Die Triaden atmen Shanghai ein und aus und formen jeden Winkel bis in die verborgensten Schatten hinein. Wir hören das Wispern eines jeden Insekts in den Gassen und Häusern. Ach ja? Du kannst froh sein, dass ich dich nicht dahin bringe, wo ich dich gerne hätte. Großvater ist viel zu gutherzig. Und jetzt komm, draußen warten schon meine Leute. Wohin bringt ihr mich? Zurück ins Hotel. Und dort wirst du warten. Also mach jetzt keine Dummheiten, keinen Lärm und versuch vor allen Dingen nicht nochmal zu fliehen. Was wird aus... Kein Wort mehr, Peter Shaw. Kein einziges Wort mehr. Los jetzt. Da bist du ja, Justus. Bin ich ausgeschlafen? Bob. Suko. Wo sind wir? In einem Flugzeug. Was? Ja, in einem Privatjet, um genau zu sein.